allem Wissen sind heute nicht Nächte lang. Und die Rennen sind mal der weite letzte Strang. Wenn die Idioten wieder unser Stadt zerstört, gibst du noch einen Kampf, der dir die Stiefel hört. Sag auf die Stiefel, marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Kindes, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Denn wir die Hosen, der dann ihr Ziel gespricht. Und auch in Hannover ist Chaos angesagt. Mit jedem neuen Jahr sind Angst hier gefragt. Würde sie uns lassen, wir wissen, was wir tun. Weil wir die Schweine hassen, dann wär für immer ruf. Stark auf die Stiefel, marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Kindes, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Wir sind wir die Roten, ja dann geht ihnen schlecht. Und die Gewalt, wo ich nur sieht, die machen wohl nichts halt. Doch es kommt der Tag, die werden vor uns knien, um ihr Leben betteln, doch es wird nichts verziehen. Sag auf die marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Kindes, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Wir sind die Roten, ja dann geht ihnen schlecht. Sag auf die marschieren durch die Nacht. Wir sind deutsches Kindes, wir sind deutsches Macht. Wir sind die Chaoten, wieder deutsches Recht. Wir sind die Roten, ja dann geht ihnen schlecht.